Als ich noch ein kleiner Junge war, sagte Vater stolz zu mir: Hör von euch in schwerer alter Zeit, merkt die Worte dir. Stark erhob sich unser Heimatland, trotz des Schwert und Feuerschein. Treue hielt die Mauern festgebannt, Neuss wird niemals klein. Dort, wo ihr auf den Rhein begrüßt, stand unser Schild und Band. Wo stolz gering den Himmel misst, hielt man die Feinde an. Ich grüße dich, mein Neuss am Rhein, mit Herz und frohem Sinn. Und singe dir ein Gloria, weil ich ein Neusser bin. Und legte rings die Stadt in Bann. Doch die Bürger hielten standhaft aus, weil ein jeder kann. Für die Freiheit, Glauben, Heimat treu, opfern Mut und Kraft zugleich. Bis der Morgen überm Woll erneut schenkte Neuss den Sieg. Dort, wo die Erft den Rhein begrüßt, stand unser Schild und Bann. Wo stolz die Wind mein Neuss am Rhein mit Herz und frohem Sinn und singe dir ein Gloria, weil ich ein Neusser bin. Und singe dir ein Gloria, weil Neusser ein Neusser bin. Heimatstadt, du starkes Neussia, du liegst mir im Herzen drin. Treu will ich dir bleiben, lebenslang, wo ich immer bin. Klingt das Glockenlied vom Quirinus, grüßt das alte Obertor. Sing ich laut in alle Welt hinaus, Neuss, du lebst empor. Dort, wo die Erft den Rhein begrüßt, stand unser Schild und Band. Wo stolz hier in der